Morgenandacht von Reinhard Hirtler, Philipper 3, Tag 2. Hallo und einen wundervollen guten Morgen. Schau dir das an. Zwei Worte, meine Geliebten und meine lieben Brüder. Und wir haben 8,5 Minuten darüber geredet und waren noch nicht mal beim eigentlichen Vers. Also, der Vers lautet: Meine Geliebten, begrenzt niemals eure Freude oder versäumt es, euch an der wunderbaren Erfahrung zu erfreuen, unseren Herrn Jesus zu kennen. Ich sage dir, warum ich es mag, wie die Passion-Übersetzung das ausdrückt. Die meisten Übersetzungen sagen einfach: Freut euch im Herrn. Es stimmt, dass Paulus sagte: Freut euch im Herrn. Aber ich habe gemerkt, dass viele gar nicht wissen, was das bedeutet. Ja klar, ich freue mich im Herrn. Was heißt das nochmal? Also erklärt Paulus es. Limitiere deine Freude nicht oder höre nicht auf, dich an der Erfahrung zu freuen, dass du unseren Herrn Jesus kennst. Und ich habe genug über Freude und sich freuen gesprochen, aber wir müssen immer wieder erinnert werden, dass die einzige Quelle unserer Freude die Erfahrung sein muss, unseren Herrn Jesus zu kennen. Jede andere Freude ist vorübergehend. Doch diese Freude ist nicht temporär, sondern permanent. Hör zu, ich habe einen wirklich genialen Gedanken für dich. Je besser du Jesus kennenlernst, desto größer wird deine Freude im Leben sein. Sobald du verstehst, dass Paulus sagte: Hört nicht auf, euch zu freuen an der wunderbaren Erfahrung, ihn zu kennen, dann verstehst du, dass je besser du ihn kennst, desto mehr wirst du dich freuen. Eines Tages werden wir ihn so gut kennen, dass unser Herz diese starke Emotion der Freude nicht mehr aushalten kann. Es wird aufhören zu schlagen und wir werden für immer bei ihm sein. Wenn ich nicht als Märtyrer sterbe, wird es auf diese Art sein, dass die tiefe Freude darüber, meinen Jesus zu kennen, mein Herz anhalten wird, weil es sagt: Sorry, das ist zu viel für mich. Wenn du also keine Freude erlebst, dann lerne Jesus kennen. Lehne Religion ab und schmeiß sie aus deinem Leben. Lerne Religion zu hassen. Liebe Menschen, aber hasse Religion. Wenn du lernst, so zu leben, wirst du entdecken, dass es Freuden gibt, die tiefer sind, als du dir das jemals vorstellen kannst. Schau, was Paulus dann sagt. Es macht mir nichts aus, zu wiederholen, was ich euch bereits geschrieben habe, denn es schützt euch. Hör zu, ich werde bis zum Ende meines Lebens wiederholen, was Jesus durch den neuen Bund getan hat. Ich werde nicht aufhören, darüber zu reden. Weißt du warum? Es schützt dich. Wir müssen uns immer wieder an Wahrheiten erinnern, die wir bereits erlebt und gelernt haben. Schon oft hat Gott durch Galater 5,1 zu mir gesprochen. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt standhaft darin. Wenn ich an viele Christen denke, die ich kenne, die so viel von Gott gelernt und sogar mit ihm erlebt haben und Jahre später haben sie das alles weggeworfen oder verloren. Das macht mich so traurig. Es ist egal, welche Offenbarung oder Erfahrung du heute hast. Es kommt darauf an, dass du sie täglich anwendest und lernst, dass diese Wahrheiten ein täglicher Lebensstil werden müssen. Aus diesem Grund musst du weiterhin erinnert werden. Und Paulus sagt: Mir macht es nichts aus, es zu wiederholen. Es ist sehr interessant. Wir haben nur einen Brief an die Philipper, aber offensichtlich schrieb Paulus einen weiteren, denn er sagt: was ich euch bereits geschrieben habe. Also er sagt, es macht mir nichts aus, es zu wiederholen, was ich euch bereits geschrieben habe. Das ist also nicht der erste Brief, den Paulus ihnen schrieb. Wir wissen nicht, wo der andere ist und müssen uns darüber auch keine Gedanken machen. Aber offensichtlich hatte Paulus verstanden, dass es Wahrheiten gibt, die immer und immer wiederholt werden müssen. Das schützt das Volk Gottes. Und ich frage mich, warum das so ist. Doch als ich anfing, das Herz zu verstehen, bekam ich eine klare Vorstellung davon, worum es ging und warum es so wichtig ist. Denn einmal eine Wahrheit zu hören, mag dich begeistern, wenn es eine neue Offenbarung ist. Vielleicht hüpfst du vor Freude, wenn du zum ersten Mal vom neuen Bund hörst. Doch solange diese Wahrheit nicht auf dein Herz geschrieben ist, wird sie dir nicht wirklich viel nützen. Paulus sagt also, ich muss es wiederholen, aber ich erkläre euch auch, was ihr tun müsst. Ihr müsst es wiederholt ergreifen, darüber meditieren und es auf euer Herz schreiben. Das wird ein Schutz für euch sein. Also ergreife, was Gott dir gesagt hat, verbringe jeden Tag Zeit in seiner Gegenwart und schreibe diese Wahrheiten auf dein Herz, bis sie zur Gewohnheit und zu einem Teil deines Lebens werden. Das wird dich schützen.